Good morning, people. Guten Morgen, Leute. Sorry for the little interruption yesterday. It won't happen today. Entschuldigt bitte die Unterbrechung von gestern. Es wird heute nicht passieren. It's what happens when the batterie calls and you have to open. Okay. So etwas geschieht, wenn es an der Pforte läutet. Da muss man öffnen. So remember. Erinnert euch. God has already created the works that he wants you to walk in. Gott hat bereits die Werke geschaffen und er möchte, dass ihr in ihnen wandelt. So what does it Was bedeutet das? You come to a place of surrender to Christ. Ihr kommt dahin, wo ihr euch Christus hingibt. And you say, Lord Jesus. Und ihr sagt, Herr Jesus. I want rivers of living water to flow out of my heart. Ich möchte, dass Ströme lebendigen Wassers aus meinem Herzen fließen. I want to be a place where people can come and drink. Ich möchte ein Ort sein, wo Menschen hinkommen können, um zu trinken. I don't want to be a dead sea. Just drink, drink, drink, drink, drink, drink. Ich möchte kein totes Meer sein, nur trinken, trinken, trinken, trinken. I know people who just drink, drink, drink. Ich kenne Menschen, die das nur machen, nur trinken, trinken. The thing they ever talk about is, oh, I had such an experience with the Lord. Die sagen dann nur, oh, ich hatte so ein tolles Erlebnis mit dem Herrn. You know, but you kind of feel when you're near them, like, they're weird. Ihr merkt es sofort, wenn ihr in ihrer Nähe seid. Sie sind merkwürdig. You know, I knew about 40 years ago, I knew a guy like this in England. Vor circa 40 Jahren kannte ich einen Mann dieser Art in England. He, like, he was only spending time with Jesus. Er hatte nur Zeit mit Jesus verbracht. And we had to wash the dishes. Und wir mussten Geschirr spülen. It's like, it's true, there were four guys who lived together in a house. Es ist wahr, wir waren vier Jungs und wohnten zusammen in einem Haus. You know, and it's like whenever it was time after lunch, he said, I need to go and pray. Und wenn es so um die Mittagszeit wurde, dann sagte er, ich muss jetzt beten. Time with Jesus. Ich muss jetzt Zeit mit Jesus verbringen. You know what I learned with Jesus? Wisst ihr, was ich von Jesus gelernt habe? Work until late night and you work early morning. Ihr arbeitet bis spät in der Nacht und ganz in der Früh. But in between, you spend time to drink. Und in der Zwischenzeit könnt ihr trinken. That's what Jesus did in Mark chapter 1, verse 35 and 36. Das hat Jesus in Markus 1, 35, 36 so gemacht. Do I spend a lot of time drinking? Verbringe ich viel Zeit damit zu trinken? Yes, because I'm thirsty. Ja klar, weil ich durstig bin. I'm so thirsty, thirsty, thirsty to drink everything that Jesus has. Ich bin so durstig, dass ich alles trinke, was Jesus hat. But you know, when you've drank and drank and drank, aber wisst ihr, wenn ihr getrunken und getrunken habt flow, und die Ströme nicht fließen lasst, you kind of know that something is not right. Dann wisst ihr irgendwie, dass etwas nicht stimmt. You are this stinky Christian. Ihr seid dann dieser stinkende Christ. So what do you have to do? Was habt ihr also zu tun? You let it flow. Ihr lasst es fließen. You know, we are doing 7 o'clock in the morning devotions now, 4 days a week. Wir machen jetzt um 7 Uhr in der Früh Andachten, viermal die Woche. And do you know, honestly, und ganz ehrlich, by the time 7 o'clock comes, I usually already spend a few hours drinking. Wenn die Zeit dann so gegen 7 Uhr geht, habe ich schon ein paar Stunden damit verbracht zu trinken. Und das ist wunderbar. I really don't know what feels better. Ich weiß wirklich nicht, was sich besser anfühlt. The drinking? Zu trinken? Or the 7 o'clock letting the river of living water flow. Oder dann um 7 Uhr die Ströme lebendigen Wassers fließen zu lassen. You know, we get messages every day from people who are so transformed. Wir bekommen jeden Tag von Menschen Nachrichten, dass sie so umgestaltet werden. It's not Reinhard. Aber das ist nicht Reinhard. It's the rivers of living water that flow out of our heart. Es sind die Ströme lebendigen Wassers, die aus unseren Herzen fließen. But look. Aber schaut. Jesus says this. Jesus sagt Folgendes. Out of their hearts will flow rivers of living water. Aus ihren Herzen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So here we come back to Proverbs 4:23. Und hier kommen wir jetzt zu Sprüche 4:23. So watch your heart. Behüte dein Herz. Because if your heart is messed up and dirty, wenn euer Herz durcheinander schmutzig ist and religious, und religiös, imagine what that water will taste like to the people who have to drink it. Dann stellt euch vor, wie das Wasser schmecken wird, das die Leute trinken sollen. Watch your heart. Also behütet euer Herz. Make sure your heart is pure. Passt auf, dass euer Herz rein ist. Make sure your heart is always being refreshed by Jesus. Geht sicher, dass euer Herz immer durch Jesus erfrischt ist. Watch it and guard it very carefully. Passt darauf auf und behütet es sorgsam. So that people, when they drink the pure water. Damit Menschen, die trinken, reines Wasser bekommen. Buddha, you know what's going to happen? Wisst ihr, was dann geschieht? Through people drinking the river of living water that flows out of you. Durch die Menschen, die das lebendige Wasser von euch trinken. You know what's going to happen? Wisst ihr, was dann passiert? If it's the true living water. Wenn es das wahre lebendige Wasser ist. These people go through the water. to the fountain where the water comes from. Dann gehen diese Menschen durch das Wasser bis zur Quelle, wo das Wasser entspringt. Jesus said in John chapter 6. Jesus sagte in Johannes 6:35. If you believe in me, you will never be hungry. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. If you come to me, you'll never be thirsty. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. So people will simply drink from the water and then will realize, hang on a minute, he is not the source of the water, he is just the channel. Die Menschen werden also einfach von dem Wasser trinken und werden feststellen, warte mal, der da ist ja gar nicht die Quelle dieses Wassers, sondern nur der Kanal. And find the fountain. Und dann werden sie gehen und die Quelle finden. And they will drink from the fountain. Und sie werden von der Quelle trinken. What's gonna happen? Und was wird geschehen? They themselves become rivers of water. Dann werden sie selbst zu Strömen lebendigen Wassers. And will transform the world. Und sie verändern die Welt. See you tomorrow. Bis morgen.